Das Biest hat einen Hammer Puada namens Pay. Für dich, La Vida Loca, gibt's im Payday. Zahl Tag, wir zwei Pay und das Biest sind das Dream Team. Wir beide trinken mit Franzi, einer schnuckeligen Blonden. Akkusch im Beam, La Vida Loca. Bitch, dem Biest seine Texte schicken dich ins Jenseits wie Key, sagt niemals nie. Willst bei Mama nach Hause telefonieren, das Biest wird durch dein Revier marschieren. Wirst kassieren, La Vida Loca, das Biest frisst ein ganzes Schaf. Von eurer Sorte hinterher eine Sachertochter für eure Henkers Mahlzeit. Gibt's das Todeskleid, das Akku, Biest macht dich in seinem Akku Schlossbreit. Komm Junge, eins gegen eins und fight. Fight Night für deine Familie, gibt's das TKO Schicksalskleid. In deinem Land, Bitch, über dieser Hater Night. Das Bitz ritzt dich weg wie von einem Ebola verseuchten Arsch. Für mein Stolz heißt es La Vida Loca bei deiner Schafsherde Marsch, Marsch. Das Biest bleibt dein Hirte, du stinkender Schafsbock. Meine Akku-Prinzess stürmt eure Baracke mit nem Rambock aus Knockdown. Das Biest fickt La Vida Loca deine elendischen Frauen. Hinterher wirst du mir einen kauen. Auf die Frage, willst du das Biest am Arsch lecken, wirst du ja nicken. Mein Akku wird deine aussterbende Art Richtung Friedhof schicken. Ihr könnt euer Leben vergessen, euer Schafstolz wird euch selber auffressen. In Akkus Villa heißt es, für deine Mutter auf dem Akku-Bängertisch. Tischlein, deck dich, Fotze, leg los und leck mich. Auf ihre Zunge, der Stich wie auf eine Messer, die Nutella. Komm, vorbei, Fotze, ich protze. Wenn du mir zuschaust, Bitch, dann läuft auf meiner Akku-Klotze nix Hollywood-Streifen, sondern mit dem Biest und deiner Mutter ein Pornostreifen. Hauptdarstellerin, deine Mutter, du schautest auf meiner fetten Klotze, wie ich im Pornostreifen deine Sister bänkte. Gott schaute dir zu und lachte, es krachte, wie La Vida Loca sich aufhängte. Komm in mein Revier, das Biest bleibt der Stier, die Gier nach Blut, La Vida Loca, du hast keinen Mut. Du hast einen Mut wie ein Lefty, du schwuler Heinz, merk dir, wenn du vorbeikommst, gehört mir alles, auch deine Zähne, feige Hyäne, ich gähne, du kommst doch nicht, siehst du Fotz am Ende, in der Hölle das Licht, Frau Frauen ist seit der Geburt meine Akku-Pflicht, immer wieder eine schöne Aussicht von deiner Mutter, der Ausschnitt vom Rock, vom Hardbop, wenn du fällst, brauchst du, um wiederbelebt zu werden, dein Stolz ist die größte Scheiße auf Erden, klar Scherben, der Teufel gab's deiner verdorbenen Mutter ganz derb, Akku bleibt herb, Bitch, um wiederbelebt zu werden, bekommst du einen Akro-Elektroschock. Akro hat Bock zu fighten, komm her Junge, du brauchst ne Wumme, Akro hat die Summe, seit der Geburt kenn ich unsere wahren Stärken, du La Pla Pla Vita, wenn das Biest deines ist, der Bank bekommt sie dreifache Akro-Fieber. Loca, das Biest und sein schönes Spiel am Ende, wenn du wie ein Schmetterling stürzt bei einer Begegnung, sagt das Kreuz an meiner Kette, bling bling, mit deiner Family gibt's einen fetten Ding Ding Ding Dong, das Biest spielt mit deiner Baustellenfresse, ich stürme jede Zeche, Ping Pong, Loca, hab Bock drauf, am Ende spielt deine Mutter mit dem Biest, nackt, kein Ack, Panack, Schwanz ab, Kagab, Schadab, komm endlich, ich mach dich platt, hab schon längst satt, Nacktpoker, mein Schwanz, wenn sie bläst, der Akro-Joker, im Kampf, wenn es heißt, Biest gegen Schaf, bekommst du einen Knocker, Akro, den Elektroschocker, Knocker dir einen, wenn ich dich bänge, wird die Domina erscheinen, deine Mama wird weinen. Ja genau, Domina, sie peitscht dich aus wie einst den nie unschuldigen Jesus. Deine Mutti, ne ewige Toast, wacht, du kommst noch dein Todesgruß aus Schluss. Dein Stolz in der Rolle, Schafsherde, mein Stolz im Himmel, hast auf deinem Schwanz Flöhe, Schafschimmel, kleiner elendiger Pümmel. La Vida Loca, deine Mutter spielt nach Poker. Das Biest macht mit deiner Family ein Fatality, sag niemals nie, ein Ultra-Kombo-Gang-Bang. Wenn ich sie fläche, wird sie mich Akro beim Namen nennen. Am Ende wirst du mich noch kennen, wirst rennen, musst dich schämen. Ihr sitzt hier in meinem Land, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die größte Schafsfotze auf diesem Universum? Du bist seit der Geburt dumm, dein Schwanz krumm, deine Flöhe auf deinem Schwanz fliegt wie die Bienemeier, summ, summ, Schwanz krumm in eurem Land, frisst ihr aus einem brennenden Kanister, brauche nur ein Akro-Streichholz zu schmeißen, habe locker euer Leben vertägt, deine Sister und deine Mutter zum Anschaffen geschickt. Komm vor meine Augen, wirst nichts taugen, das Biest wird deine Fresse stürmen, wie mit 333 Meilen bei der Pole Position, Akro wird deine Fresse flächen, crashen wie ein Unfall, tödlich du und deine aussterbende Rasse hast gebankt zu werden nötig. La Vida Loca, deine Zombie-Horde bleibt so feige. Deine Mutter, ihre Kitzler spielen Geige wie Almas 4. Deine Sister bekommt in den Arsch in der Hölle wie ein Stier. Wenn meine Fäuste La Vida Loca angeflogen kommen, denkst du Kugeln kommen geflogen wie bei Django. Das Biest und der Teufel tanzen mit deinem Families einen tödlichen Tanga. Mango, La Vida Loca, meiner Seite. Deadpool, ganz cool, du schwul. Am Schießen auf deine Ziegenart mit einer Pumpgun. Als ich deine Sichter vögelte, fremdgehen war mein Fun. Wie ein Held, das Biest, weil er deine Family für Schaffell prellt. In jeder Zeit und stattdessen deine Mutter in jeder Pornozeitschrift. Das Biest spritze dreimal, weil wieder locker in deinem Maul. Das Schlange immer wieder gerne bei deiner Mutters Kamelmöse. Ich esse gerne Rot-Grün mit Klöße. Immer wieder die Agro-Kurvo-Stöße. Wolltest immer auf dem Schulhof einen Füller von Lami. Stattdessen unterm Weihnachtsbaum für deine Familie. Meine Agro-Salami sagt niemals die Fatality, Taichi. Du stinkst wie ein Vieh, gehst beim Blasen auf die Knie. Meine Salami so scharf wie ein Agro-Pfefferspray. La Vita Loca, du warst schon seit der Geburt gay. Blood in, blood out. Du bist beim Blasen die Braut, die sich nicht traut. Deine Mutter kaut, es wird laut. Hab der Bitch ein Schäflein gebaut. An einer Lein trinkt mit Agro sein Rotwein im Schloss Wolfenstein. Das Biest der Oberhaupt. Was willst du, Kanacke, in Deutschland überhaupt? Das Biest bleibt bis unsere Begegnung auf deinem Schwanz die Flöhe. Rein, La Vida Loca, Schiebung. Der Herkules ohne Stress kommt vorbei. Bekommst auf die Fresse, die Fickfresse von Loch Ness. Das ist dein Ende, La Vida Loca, Motherfucker. Dem Biest seine stolze Wende. Wacht, bis mein Schwanz deine Schafsherde blendet. Das Biest der Räuber, Rotzenplotz. La Vida Loca, deine Mutter hat Ebola auf der Fotz. Wenn du die Hose runterziehst, denk ich kurz. Wenn wir uns schlagen, heißt es, weil du kassiert hast. Für das Biestfrei Spruch anerkannt. Dein Stolz wie eine Hure weggerannt. Deine Familie verbannt in die Klapse. Zuchthaus, du Spacko. Schaust beim Wichsen kein Porno, sondern Sendung mit der Maus. Ihr geborenen Fotzen habt wohl kein Sexleben. Am Ende gibst du La Vida Loca deiner Mutter ein Inzestpest. Beim Reinstecken ein Erdbeben. Komm vorbei. Adresse hast du, ihr frisst die Scheiße von Akros. Schuh, deine Mutter eine billige Kuh am Ende für euch. Ein Gesichtscrash, total Schand. Auf eure Mütters Fotzen häufen sich die Maden. Das Biest, der Akro Spider-Man. Deine Sister von meinem Schwanz, mein größter Fan. Bin schon bekannt bis Amerika. La Vida Loca, du nur im schwulen Club. Meine Texte bleiben mein Kracher. Besser wie bei Silvester, du scheiße Fresser. Meine Akro-Krähe klaut eure Mief-Mief-Eier aus euren Barackennester. La Vida Loca, du klaust Texte für Stolz. Hast kein Stolz, checkst du dem Biest seiner eigenen geschriebenen Texte. Hauen mir in die Geschichtsbücher rein, deine Märchenbücher. Agro wie ein dreifacher Ehrenmord. Du schwuler Bumsknecht, mach besser kein Schwänze messen. Deine Blamage wird dich auch fressen. Die Leine hat gesessen, dem Agro-Schwanz mehr wie echt. Das Biest spielt für deine Familie. Spiel mir das Lied vom Tod ohne Agros Faust. Läuft hier im Streetfight gar nix. Fix, fix, nur fix. Genau, spiel mir das Lied vom Tod, weil mein Stolz euch überholt. Frisst ihr Schafe von meinem Dobermann den Kot. Das Biest der Herkules ohne Stress. Für deine Mutter heißt es, Bitch, fress. Gott sagt, als sie bläst, trägt Stück, mach keinen Stress. Komm zu deinem Hirte mit deiner Schafsherde. Das ist dein Todesurteil. Dreifacher Akkustein mit dem TKO-Beil. La Vida Loca, wir sehen uns auf Twitter. Du Twitter hinter einem Schafsfenster. Gitter steht Akkuschwanz, es weint so bitter. La Vida Loca, heb es auf und bück dich. Denn er sagt, ich fick dich. Du siehst aus wie Alf, bin der Akro-Gandalf. Dem Biest sein hart trainierter Körper, stahlhart wie eine Panzerwand, El Chico. Wenn unser Weg sich kreuzt, habt ihr das Schicksal in eurer eigenen Hand. Bitch Kuro, das ist dein Absturz, du Kamelfuchs. Du Hure wirst abgetrieben wie ein ungewolltes Kind. Bitch frisst die Lines, Monopoly, alles mein. Du wirst fallen wie die Reihen bei Tetris, Jung. Scheiße friss, das Biest bleibt Allrounder, der All-Mäh-Pounder. Der Kaiser, deine Sister, Kreinblasen, schon ultra heiser. Du La Vida Loca bleibst ewiger Hosenscheißer. Du Frau Ete-Betete, das Biest köpft euch Schafe mit ner fetten Agro-Maschete. Junge, bete, wenn ihr fällt im Kampf, du armseliger Krampf, dann gibt's ne fette Agro-Fete. Das volle Programm mit deiner Mutter und Sister, wie bei Cheyenne Sister. Volles Programm, Yami Yam im Kampf. Wird das Biest euch killen, trillen, lauf auf den Balkan mit 33 Schillen, Millen, rum, La Vida Loca, du ewige Bienemeier, Sum Sum, das Biest drückt 103 Kilo Handelbank, du Bitch-Kurbo, schaust für gebankt zu werden an die Wand, verschenkst deinen Arsch für einen Hardcore-Stoß, sag bloß dem Teufel, sein Schwanz sitzt auf deinem Schoß. Das Biest ist großgefragt in der Web-Szene, La Vida Loca, deine kleine hat schnuckelige Beine, überall dieser Anfang für mein Konzertauftritt, wenn das Biest die Halle betritt, die schickst für das Biest ihren Ausschnitt ganz schick. Hinterher Autogramm, Stunde, meine Eier in den Bitches ihrem vollen Munde. La vida loca, komm, wir machen wie bei Eminem ein Battle. Ich überhole dich mit meinen Texten wie Sebastian Vettel überall von den heißen Mösen gestalkt. Als Kind hab ich alles verbockt, heute schreibe ich Geschichte, weil ich so gut dichte. Als nächstes fick das Bies, La vida loca, deine Nichte. Du im Gegensatz battles auf meiner Seite und kriegst vertickst dein Stolz durch mein Fame. Denn love is pain and pain is a game. Afro my name. Wie ein Leben für den goldenen Schuss. Armsiedler, Crackdealer, Akroprep, der beste Schiller. Das Biest braucht kein Fager, ihr Park. Hab Eier wie ein Dudelsack. Ein meiner Armee mit der Akro-Zahnfee, weil das Biest so gut rappen kann. Halten La Vita Lukas kleine Schafs Eier bis zum Tod den Atem an. Das Schaf kastriert, Junge, mit der Wumme. Ich hab die Summe, hab schon seit der Geburt im Ghetto regiert. Yo, Ex, Netti, Schretti, Nix, Netti, Fetti, Big Daddy. Und La Vita Luca, warum das Biest zu rappen tut? Weil mein Rap auch weiter leben wird, wie Tupac im Himmel. Wenn eure Mütters meinen Schwanz sehen, denken sie, oh Schreck, dem Biest sein Rap wird schon auf einem anderen Planeten gefeiert. Das Biest erklimmt im Leben die höchste Leiter, wie bei Donkey Kong. Komm, Junge, bekommst ein Akro-TK-Gong. Bleibe der Akro-Schafsvernichter mit dem giftigen Trichter. Überall, wo das Biest hinkommt, La Vita Luca, zeigen die Bitches mit dem Finger auf mich, du bekommst von meiner Akro-Domina den Mittelfinger. Junge, mein Schwanz geht ab wie in einem Streifen von Herkules in 3D. Kino, das Biest gibt's, deiner Sister Twister. Twitter, Twitter, du Twitter, brutal. The world is mine, du schon wein. Al Pacino.